Schöne Bescherung, Der Trickser von Katrin Zipse. SWR 2 Extra. Geld. Es war ein Dorf, darin saßen lauter reiche Bauern und nur ein Armer. Den nannten sie das Bürle. Jürgen Schneider macht zunächst eine Maurerlehre, um auf dem Bau mitreden zu können. Er hat nicht einmal eine Kuh und noch weniger Geld, eine zu kaufen. Und er und seine Frau hätten so gerne eine gehabt. Dem gebürtigen Karlsruher Manfred Schmieder, Diplom-Betriebswirt von der FH Pforzheim, wird aus der beruflichen Frühzeit eine gar wechselvolle Karriere nachgesagt. Geschäftliche Gehversuche als Schrott- und Autohändler, Fassadenbauer und Immobilienmakler, die ihm vor allem Bußgeldbescheide eingebracht haben sollen. Hör, ich habe einen guten Gedanken. Da ist unser Gevatter Schreiner. Der soll uns ein Kalb aus Holz machen und braun anstreichen, dass es wie ein anderes aussieht. Mit der Zeit wird's wohl groß und gibt eine Kuh. Hochstapeln statt tiefbohren. Der Frau gefiel das auch. Und der Gevatter Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sich's gehörte, und machte es so, dass es den Kopf herabsenkte, als fräße es. Und das war ihre Methode. Der scheinbare Erfolg von Flowtex bestand in unterirdischen Bohrsystemen, mit denen Kanalrohre ohne Grabungsarbeiten verlegt werden können. Nach außen sahen die Geschäfte mit Bohrgeräten völlig normal aus. Eine Leasingfirma kauft ein Gerät und überweist den Kaufpreis an den Hersteller. Der liefert das Gerät an den Kunden. Der Kunde seinerseits zahlt den Bohrer monatlich in Raten bei der Leasingfirma ab. Aber bei Flowtex lief die Sache ganz anders. Wie die Kühe des anderen Morgens ausgetrieben wurden, rief das Bürle den Hirt herein. Seht, da habe ich ein Kälbchen. Aber es ist noch klein und muss noch getragen werden. Der feine Unterschied beim Flowtex-Geschäft? Die meisten der über 3000 von Manfred Schmieder vermarkteten Bohrgeräte haben nie existiert. Ebenso wenig wie die Kunden, die damit angeblich Löcher bohrten, und auch nicht der Hersteller, der den Kaufpreis kassiert hat. Beide, Hersteller und Kunden, waren nichts anderes als Scheinfirmen unter dem Dach von Flowtex. Der Hirte sagte, schon gut, nahm's in seinen Arm, trug's hinaus auf die Weide und stellte es ins Gras. Das Kälbchen blieb da immer stehen, wie einst das frisst, und der Hirt sprach, »Das wird bald selber laufen. Guck einer, was es schon frisst.« Und so haben die Flowtex-Bosse ein ganzes System von Scheinwirklichkeit um die nicht vorhandenen Bohrgeräte aufgebaut. Nicht nur gefälschte Rechnungen und Papiere wurden vorgelegt, die nicht vorhandenen Bohrgeräte wurden sogar für riesige Summen ordnungsgemäß versichert. Abends, als er die Herde wieder heimtreiben wollte, sprach er zu dem Kalb, »Kannst du da stehen und dich satt fressen? So kannst du auch auf deinen vier Beinen gehen. Ich mag dich nicht wieder auf den Arm heimschleppen.« Das Bürle stand aber vor der Haustüre und wartete auf sein Kälbchen. Als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb und das Kälbchen fehlte, fragte er danach. Der Hirt antwortete, »Das steht noch immer draußen und frisst. Es wollte nicht aufhören und nicht mitgehen.« »Ei was!« »Ich muss mein Vieh wiederhaben.« Da gingen sie zusammen nach der Wiese zurück. Aber einer hatte das Kalb gestohlen, und es war fort. Sprach der Hirt, »Es wird sich wohl verlaufen haben.« Das Bürle aber sagte, »Mir nicht so.« und führte den Hirten vor den Schultheiß. Der verdammte ihn für seine Nachlässigkeit, dass er dem Bürle für das entkommene Kalb musste eine Kuh geben. Wollte eine Bank oder Leasingfirma das teure Gerät tatsächlich mal in Augenschein nehmen, wurden eigens dafür produzierte Vorzeigegeräte mit gefälschten Typenschildern präsentiert. Nun hatten das Bürle und seine Frau die lang gewünschte Kuh. Sie freuten sich von Herzen, hatten aber kein Futter und konnten ihr nichts zu fressen geben. Also musste sie bald geschlachtet werden. Das Fleisch salzten sie ein und das Bühle ging in die Stadt und wollte das Fell dort verkaufen, um für den Erlös ein neues Kälbchen zu bestellen. Unterwegs kam er an eine Mühle. Da saß ein Rabe mit gebrochenen Flügeln. Den nahm er aus Erbarmen auf und wickelte ihn in das Fell. Weil aber das Wetter so schlecht ward und Wind und Regen stürmte, konnte er nicht weiter, kehrte in die Mühle ein und bat um Herberge. Starke Ausstrahlung, ein mitreißendes Charisma haben den Aufstieg des Jürgen Schneider begünstigt. Die Müllerin war allein zu Haus und sprach zu dem Bürle: Da leg dich auf die Streu, und gab ihm ein Käsebrot. Das Bürle aß und legte sich nieder, sein Fell neben sich, und die Frau dachte: Der ist müde und schläft. In dem kam der Pfaff. Die Frau Müllerin empfing ihn wohl und sprach: Mein Mann ist aus, da wollen wir uns traktieren. Bürle horchte auf, und wie's von traktieren hörte, ärgerte es sich, dass es mit Käsebrot hatte vorlieb nehmen müssen. Die schneiderschen Geschäfte entwickeln sich nicht so wie geplant. Die Mieteinnahmen erreichen in der Anlaufphase nicht die kalkulierten Größenordnungen, aber die Banken wollen natürlich weiterhin mit Zins und Tilgung bedient werden. Schneider sieht nur eine Möglichkeit. Er muss noch mehr Projekte starten, also weiteres Geld leihen. Möglich ist dies mit gefälschten und manipulierten Unterlagen. Da trug die Frau herbei und trug vielerlei auf. Braten, Salat, Kuchen und Wein. Wie sie sich nun setzten und essen wollten, klopfte es draußen. Sprach die Frau: Ach Gott, das ist mein Mann. Geschwind versteckte sie den Braten in die Ofenkachel, den Wein unter das Kopfkissen, den Salat aufs Bett, den Kuchen unters Bett und den Pfaff in den Schrank auf dem Hausehren. Danach machte sie den Mann auf und sprach: Gottlob, dass du wieder hier bist. Das ist ein Wetter, als wenn die Welt untergehen sollte. Der Müller saß Bürle auf der Streu liegen und fragte: Was will der Kerl da? Besonders dreist treibt der Schneider im Fall der Frankfurter Zeilgalerie. Zunächst gaukelt er den Bankern vor, dass die Zeil über eine vermietbare Ladenfläche von 20.000 Quadratmetern verfügt. Dabei ist es gerade einmal die Hälfte. Die Deutsche Bank drängelt, will die Mietverträge sehen. Schneider hat noch nicht genug Mieteinnahmen, sodass er zu einer simplen Methode greift. Er kopiert 69 identische Verträge. Ach, sagte die Frau, der arme Schelm kam in dem Sturm und Regen und bat um ein Obdach. Da habe ich ihm ein Käsebrot gegeben und ihm die Streu angewiesen. Sprach der Mann: Ich habe nichts dagegen, aber schaff mir bald etwas zu essen. Die Frau sagte: Ich habe aber nichts als Käsebrot. Ich bin mit allem zufrieden, antwortete der Mann. Meinetwegen mit Käsebrot. Sah das Bürle an und rief: Komm und iss noch einmal mit. Bürle ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf und aß mit. Danach sah der Müller das Fell auf der Erde liegen, in dem der Rabe steckte, und fragte: Was hast du da? Und dann hatte Schneider noch ein paar Tricks auf Lager, wie er den Banken vormachte, er vermehre sein Vermögen. Da habe ich einen Wahrsager drin. Kann der mir auch wahrsagen? Warum nicht? Er sagt aber nur vier Dinge. Und das fünfte behält er bei sich. Der Müller war neugierig und sprach: Lass ihn einmal wahrsagen. Da drückte Bürle dem Raben auf den Kopf, dass er quakte und krr, krr machte. Sprach der Müller: Was hat er gesagt? Erstens hat er gesagt, es steckte Wein unter dem Kopfkissen. Das wär des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Wein. Beispiel: Ein 200-Millionen-Projekt finanzierte er mit einem 415-Millionen-Kredit. In Schneiders Bilanz tauchte der Bau ein Jahr später mit einem Wert von 980 Millionen auf. Die Bank nahm es für bare Münze, auf dem Papier war Schneider eine halbe Milliarde reicher. Oder Schneider nahm dreistellige Millionenkredite auf und überwies sie sich als Guthaben auf ein anderes Konto. Jahrelang zeigte er so den Banken deren eigenes Geld und blieb weiterhin kreditwürdig. Nun weiter, sprach der Müller. Das Bürle ließ den Raben wieder quaksen. Zweitens hat er gesagt, wäre Braten in der Ofenkachel. Das wär des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Braten. Böhle ließ den Raben noch mehr weissagen. Drittens, hat er gesagt, wäre Salat auf dem Bett. Das wär des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Salat. Das war der nächste Trick des Dr. Schneider. Endlich drückte das Böhle den Raben noch einmal, dass er knurrte. Viertens, hat er gesagt, wäre Kuchen unterm Bett. Das wäre des Kuckucks, rief der Müller, ging hin und fand den Kuchen. Nun setzten sich die zwei zusammen an den Tisch. Die Müllerin aber kriegte Todesängste, legte sich ins Bett und nahm alle Schlüssel zu sich. Der Müller hätte auch gern das fünfte gewusst, aber Böhle sprach: Erst wollen wir die vier anderen Dinge ruhig essen, denn das fünfte ist etwas Schlimmes. So aßen sie, und danach ward gehandelt, wie viel der Müller für die fünfte Wahrsagung geben sollte, bis sie um 300 Taler einig wurden. Der andere Trick von Schneider war der mit den Reklamationen. Wegen Kleinigkeiten wurde lange Zeit größere Beträge nicht bezahlt. Dazu kam, Schneiders Verträge enthielten Klauseln, die den Handwerkern überraschend unübliche Pflichten aufgaben. So drückte sich Schneider über Monate und Jahre vor der endgültigen Bezahlung seiner Rechnungen, auch wenn die Häuser, in denen die Handwerker ihre Arbeit erbracht hatten, längst vermietet oder verkauft waren. Schneider besorgte sich auf diese Art Kredite von Handwerkern zu traumhaften Konditionen. Da drückte das Böhle dem Raben noch einmal an den Kopf, dass er laut quakte. Fragte der Müller: Was hat er gesagt? Er hat gesagt, draußen, im Schrank auf dem Hausehren, da steckte der Teufel. Sprach der Müller: Der Teufel muss hinaus, und sperrte die Haustür auf. Die Frau aber musste den Schlüssel hergeben, und Böhle schloss den Schrank auf. Da lief der Pfaff, was er konnte, hinaus, und der Müller sprach: Ich habe den schwarzen Kerl mit meinen Augen gesehen. Es war richtig. Es war eine Art Schneeballsystem des Dr. Schneider. Und viele Politiker und Bankiers schauten bewundernd zu, wie tüchtig doch dieser Bilderbuchunternehmer war. Böhle aber machte sich am anderen Morgen in der Dämmerung mit den 300 Talern aus dem Staub. Daheim tat sich das Böhle allgemach auf, baute ein hübsches Haus. Besonders Manfred Schmieder trat großspurig auf und verschaffte sich damit eine Aura des Erfolges, der Unberührbarkeit. Villen, Yachten, Privatflugzeuge, Hubschrauberflüge, selbst für ein paar Kilometer, protzige Feste. Sowas wirkt offensichtlich. Und die Bauern sprachen: Das Böhle ist gewiss gewesen, wo der goldene Schnee fällt und man das Geld mit Scheffeln heimträgt. Da ward Böhle vor den Schultheiß gefordert. Es sollte sagen, woher sein Reichtum käme. Ich habe mein Kuhfell in der Stadt für 300 Taler verkauft. 78 Millionen in bar, ein Luftgeschäft wie viele andere. Ein Superreicher blendet eine ganze Region. Als die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Vorteil genießen, liefen heim, schlugen all ihre Kühe tot und zogen die Felle ab, um sie in der Stadt mit dem großen Gewinn zu verkaufen. Wie kann man mit solchen Tricks professionelle Wirtschaftsprüfer täuschen? Grundsätzlich gehen Wirtschaftsprüfer und Banker davon aus, dass Unternehmer legal Geld verdienen, aber nicht, dass sie betrügen wollen. Wenn also ein Unternehmer kriminelle Energie aufbringt, um die Wirtschaftsprüfer vorsätzlich hinters Licht zu führen, dann hat er eine gute Chance, dass man ihn nicht erwischt, jedenfalls erstmal. Der Schultheiß sprach: Meine Magd muss aber vorangehen. Als diese zum Kaufmann in die Stadt kam, gab er ihr nicht mehr als 3 Taler für ein Fell. Und als die übrigen kamen, gab er ihnen nicht einmal so viel und sprach: Was soll ich mit all den Häuten anfangen? Landesprominenz ging Ettlinger Flowtex Duo auf den Leim. Nun ärgerten sich die Bauern, dass sie vom Böhle hinters Licht geführt waren, wollten Rache an ihm nehmen und verklagten es wegen des Betrugs bei dem Schultheiß. Blenden lassen hat sich die Politik nicht, aber ein perfekter Betrüger mit der kriminellen Energie ist auf Zeit in der Lage, einen falschen Eindruck zu erwecken. Das unschuldige Böhle ward einstimmig zum Tod verurteilt und sollte in einem durchlöcherten Fass ins Wasser gerollt werden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Betrugs gegen den offenbar ins Ausland geflüchteten Bauunternehmer Jürgen Schneider. Die Mannheimer Staatsanwaltschaft wirft Schmiede und Kleiße Betrug, Kapitalanlagebetrug sowie Steuerhinterziehung vor. Zwei Rohrverleger narren die Banken. Böhle ward hinausgeführt und ein Geistlicher gebracht, der ihm eine Seelenmesse lesen sollte. Milliardenschaden mit Phantombohrern. Die anderen mussten sich alle entfernen, und wie das Böhle den Geistlichen anblickte, so erkannte es den Pfaffen, der bei der Frau Müllerin gewesen war. Sprach es zu ihm: Ich hab euch aus dem Schrank befreit. Befreit mich aus dem Fass. Ex-Baulöwe Jürgen Schneider auf freiem Fuß. Dr. Jürgen Schneider, nun ist er doch vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Nun trieb gerade der Schäfer mit einer Herde Schafe daher, von dem das Bürle wusste, dass er längst gerne schultheiß geworden wäre. Da schrie es aus allen Kräften: Nein, nein, ich tu's nicht. Und wenn's die ganze Welt haben wollte, nein, ich tu's nicht. Der Schäfer, der das hörte, kam herbei und fragte: Was hast du vor? Was willst du nicht tun? Da wollen sie mich zum Schultheiß machen, wenn ich mich in das Fass setzte, aber ich tu's nicht. Der Schäfer sagte: Wenn's weiter nichts ist, um schultheiß zu werden, wollte ich mich gleich in das Fass setzen. Willst du dich hineinsetzen, so wirst du auch schultheiß. Dazu kommt, fast alle Menschen lassen sich von Äußerlichkeiten beeinflussen. Vor der Schneiderpleite zum Beispiel hätten die Bankiers in der Bundesbankstatistik durchaus nachlesen können, wie viel Schulden Schneider schon hat. Aber das wollten sie offenbar so genau gar nicht wissen. Der Schäfer war's zufrieden, setzte sich hinein und das Bürle schlug den Deckel drauf. Dann nahm es die Herde des Schäfers für sich und trieb sie fort. Der Pfaff aber ging zur Gemeinde und sagte, die Seelenmesse wäre gelesen. Da kamen sie und rollten das Fass nach dem Wasser hin. Als das Fass zu rollen anfing, rief der Schäfer: Ich will ja gerne schultheiß werden. Sie glaubten nicht anders, als das Bürle schrie so und sprachen: Das meinen wir auch. Aber erst sollst du dich da unten umsehen. Und rollten das Fass ins Wasser hinein. Darauf gingen die Bauern heim, und wie sie ins Dorf kamen, so kam auch das Bürle daher, trieb eine Herde Schafe ruhig ein und war ganz zufrieden. Nach fast 5 Jahren Gefängnis wirkt der Entlassene nicht wie jemand, der am Boden zerstört ist. Seine Augen blitzen unternehmungslustig, seine Stimme klingt voller Optimismus. Wenn wir ihm glauben dürfen, kommt der Gesünder aus dem Vollzug heraus, als er hereingegangen ist. Da erstaunten die Bauern und sprachen: Bürle, wo kommst du her? Kommst du aus dem Wasser? Freilich, ich bin versunken, tief, tief, bis ich endlich auf den Grund kam. Ich stieß dem Fass den Boden aus und kroch hervor. Da waren schöne Wiesen, auf denen viele Lämmer weideten. Davon brachte ich mir die Herde mit. Die selige Ruhe, die man dort findet, den Abstand, ist auch ein Gesundungsprozess. Und ich würde vielleicht manchem Manager empfehlen, sich mal in die Ruhe zurückzuziehen. Das muss ja nicht das Gefängnis sein, sondern in eine Klause. Und mal übers Leben nachzudenken und Abstand zu gewinnen, ist es sicher für Körper und Geist sehr gut. Sprachen die Bauern: Sind noch mehr da? Oh ja, mehr als ihr brauchen könnt. Da verabredeten sich die Bauern, dass sie sich auch Schafe holen wollten, jeder eine Herde. Der Schultheiß aber sagte: Ich komme zuerst. Jetzt kriegen sich die Gläubiger in die Wolle. Nun gingen sie zusammen zum Wasser. Da standen gerade am blauen Himmel kleine Flockwolken, die man Lämmerchen nennt. Die spiegelten sich im Wasser ab. Da riefen die Bauern: Wir sehen schon die Schafe unten auf dem Grund. Der Schulz drängte sich hervor und sagte, »Nun will ich zuerst hinunter und mich umsehen. Wenn's gut ist, will ich euch rufen.« Da sprang er hinein. Plump klang es im Wasser. Sie meinten nicht anders, als er riefe ihnen zu, »Kommt!« Und der ganze Haufe stürzte in einer Hast hinter ihm drein. Da war das Dorf ausgestorben und Bürle als der einzige Erbe ward ein reicher Mann. Vom Schrotthändler zum Millionär mit Luxusjacht. Das Ende eines Mittelstandsmärchens. Schöne Bescherung, der Trickser von Katrin Zipse mit Marius Marx und Pia Podgornik. Realisation Bettina Krohl, Andrea Mamitsch und Maria Omer.